Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, Freitagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themen, freies Thema heute Nacht 0130 2911. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Sandra ist dran. Die ist 15 Jahre. Hallo. Ja, hallo Domian. Hier ist Sandra. Ja. Also ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen Bruder, der ist 18, vor einem Jahr erst kennengelernt. Also meine Eltern haben es dann getrennt gelebt und er hat bei meinem Vater gelebt. Ja, und ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt einen Bruder hatte. Mhm. Und wir haben uns halt miteinander verliebt und haben jetzt auch ein Verhältnis miteinander. Also wir haben auch schon miteinander geschlafen. Ich komme damit absolut nicht zurecht, weil es ist mein Bruder. Mhm. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll oder was ich damit machen soll, aber ich liebe ihn. Mhm. Als ihr beide euch kennengelernt habt, erzähl mal die Umstände erstmal. Ja, also meine Mutter meinte, also sie hat mich schon ein paar Wochen vorher darauf vorbereitet, dass ich meinen Vater kennenlerne. Und dann kam der halt zusammen an und dann wusste ich erstmal vorher nicht, was los war. Und dann standen die beiden halt vor mir und dann wurde mir gesagt, dass es mein Bruder ist. Mhm. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich auch schon direkt in ihn verliebt. Das heißt, er gefiel dir spontan sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr nun richtig da zueinander gekommen seid? Also 3-4 Monate. Mhm. Und wie hat sich das entwickelt? Erzähl mal, ging das so mehr von dir aus, mehr von ihm aus? Also von beiden aus. Mhm. Aber es wurde dann halt immer enger und näher. Mhm. Also erst so freundschaftlich, weil Geschwister, das geht ja nicht. Und dann wurde es halt immer enger. Ja. Kannst du dich erinnern an die Situation, wann ihr beiden euch eure Liebe gestanden habt? Ja, wir haben einen Film zusammen geguckt und dann kam es halt zum ersten Kuss. Mhm. Und da kannst du auch nicht so sagen, von wem das ausging. Das nee, hat sich dann das so ist einfach passiert. Mhm. Aber ich komme damit absolut nicht zurecht. Mhm. Ich weiß auch nicht, mit wem ich darüber sprechen soll. Mhm. Hast du mit noch niemandem gesprochen darüber? Nein, ich kann ja niemandem darüber reden. Mhm. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Was sagt dein Bruder dazu? Ja, er weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll. Ich meine, ich bin seine Schwester und ich bin aber voll gemein, dass meine Eltern mir das erst vor einem Jahr gesagt haben. Mhm. Mhm. Wohnt ihr weit auseinander? Wir wohnen jetzt auch noch zusammen in einem Haus. In einem Haus auch noch? Auweia, das ist aber eine Situation, du. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Sandra, ihr habt sicher... Wer ist da noch bei dir? Das ist mein Bruder. Das ist dein Bruder? Ja. Kannst du mir den auch mal eben geben? Ja. Mhm. Er will nicht. Traut sich nicht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ihr beide schon eingehend darüber gesprochen habt. Ja, natürlich. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme damit vor nicht zurecht. Mhm. Sandra. Ich finde mich richtig pervers. Mhm. Ihr habt auch schon miteinander geschlafen. Ja. Und das kommt auch öfter vor. Ja. Mhm. Nun ist es natürlich leicht gesagt, lasst die Finger voneinander. Dieses hast du wahrscheinlich dir auch schon ein paar Mal überlegt. Wieso gelingt dir das nicht? Oder wieso gelingt euch das nicht? Ja, weil wir uns lieben. Aber nicht wie Schwester, sondern wie Mann und Frau eben. Mhm. Mhm. Und du bist darüber ganz unglücklich? Ja, bitte, weil ich fühle mich irgendwie richtig dreckig. Mhm. Und du hast auch Angst vor den, natürlich, vor den Reaktionen der Umwelt, den Reaktionen der Eltern und so weiter. Ja. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen? Kannst du nicht doch mal nochmal versuchen, deinen Bruder mir zu geben? Bitte, wir reden mal mit ihm, bitte. Zu feige. Mhm. Sandra, das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem, das weißt du selbst. Ja. Mhm. Es ist nicht nur ein, so ich sag mal, ein moralisches Problem. Da könnte man ja noch sagen, wenn ihr euch liebt, dann liebt euch. Aber es ist auch ein strafrechtliches Problem. Man macht sich nämlich strafbar, wenn man als Bruder und Schwester zusammen ist. Aber wir haben uns doch erst vor einem Jahr kennengelernt. Mhm. Trotzdem. Ist das denn jetzt pervers, was wir machen? Pervers will ich das nicht nennen. Auf jeden Fall macht ihr euch strafbar. Es gibt einen Paragraphen, Da ist 173, der verbietet das. Moralisch will ich da gar nicht so drüber urteilen. Ich habe immer so die These vertreten, die Liebe ist ausschlaggebend. Aber so einfach kann man sich das nicht machen. Und da ihr beide offensichtlich ja darunter zu leiden scheint, müsst ihr versuchen, in irgendeiner Weise dagegen anzugehen. Soll ich nochmal versuchen, ans Telefon zu kriegen? Ja, bitte. Oh, komm, bitte. Er lässt sich echt nicht dazu bohren. Ja, er hört ja nicht. Ich sage das alles wieder allein aufwarten. Sandra, sag mir bitte mal seine Meinung, wenn er schon selbst nicht spricht. Was ist konkret seine Aussage gewesen so in der letzten Zeit? Ja, er liebt mich. Vielleicht kriege ich ihn ja so, dass er nochmal anruft. Schade, dass er jetzt nicht ans Telefon geht. Ja, vielleicht kann ich ihn vielleicht in den 10 Minuten nochmal überreden. Ja, trotzdem bleib du mal dran jetzt. Ist ja schon wichtig, dass wir beide miteinander reden. Ja. Hattest du denn vorher auch schon mal einen Freund? Nein. Das ist quasi jetzt auch deine erste Liebe. Ja. Nun ist es so, wie es ist. Verhütet ihr? Ja. Verhüten heißt... Kondom. Ja. Du weißt, bei aller Moral und aller strafrechtlichen Geschichte, dass es sehr schlimm ist, wenn Bruder und Schwester miteinander schlafen und daraus ein Kind entsteht. Das weißt du. Ja. Dass das Kind behindert sein kann und schlimme Dinge passieren. Jetzt frage ich dich nochmal ganz, ganz, ganz einfach. Wenn du dir jetzt vornehmen würdest, für dich, ich gehe jetzt auf Distanz zu meinem Bruder. Ja. Was wäre dann? Spiel das mal so in Gedanken durch. Ja. Er fragt, ob er gleich zurückrufen kann. Ja, das kann er, aber ich frage dich ja jetzt nochmal. Ja. Wenn, es gibt natürlich jetzt die eine Sache, dass ihr euch einfach so gehen lasst. Ja. Oder man kann natürlich auch versuchen, wenn euch das solche Probleme macht, dagegen anzugehen. Hast du das denn schon mal versucht? Ja, aber das klappt irgendwie nicht, weil wir lieben uns wirklich. Mhm. Und das sind auch unsere Eltern schuld, weil die uns halt so lange auseinandergehalten haben. Weil sonst wären wir schon aufgewachsen wie Bruder und Schwester. Ja, ja. Eigentlich finde ich auch, dass die da Mitschuld treffen. Mhm. Das kann man sicher so sagen, ja. Ja. Und ihr müsst es jetzt ausbaden. Ja. Mhm. Wenn du ihn bewegen kannst, dass er vielleicht gleich auch nochmal anruft. Ja, ich auf jeden Fall, dann ich schaffe das. Würde ich gerne mit ihm reden. Ja. Also ich sag dir, wir haben ja deine Telefonnummer, wir können es ja gleich nochmal versuchen. Ja. Ich sag dir jetzt nochmal zusammenfassend drei Sachen. Ja. Die eine Sache ist, dass schon ein großer Ausschlag darin besteht, ob man sich liebt. Ob Liebe wirklich ehrlich ist. Ja, die ist ehrlich. Aber halt nicht bruderlich, schwesterlich. Ja, genau, das hast du mir jetzt erklärt. Die andere Sache ist, dass wenn ihr das weitermacht, ihr unter Umständen bestraft werden könnt. Das dritte ist, wenn du dir vielleicht doch nicht so ganz 100% sicher bist, dass du ihn liebst. Doch, ich bin 100% sicher. Mein Gott, wie schwierig, wie schwierig. Wie schwierig. Wie gerne würde ich es einfach sagen, denn liebt euch. Also er meinte gerade, er muss sich erst fassen, aber er würde gleich mit dir reden. Sandra, hast du mal überlegt, zu wem hast du einen besseren Draht? Zu deiner Mutter oder zu deinem Vater? Zur Mutter. Aber wenn ich mit der darüber rede, dann flippt die aus. Und was könnte passieren? Was macht sie dann? Ich glaube, sie schmeißt mich raus oder ihn. Uns beide wahrscheinlich. Meinst du wirklich, dass sie so krass reagieren wird? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Müssen wir den Ruf nach außen wahren. Mhm. Liebe Sandra, du bist in einer richtigen Notsituation. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Am liebsten würde ich mich umbringen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe hier im Hintergrund immer eine Psychologin. Weißt du das? Nein. Das ist eine Frau, eine sehr nette Frau, die von Berufswegen sich um Leute kümmert, die große Probleme haben. Ich möchte gerne, dass du mit der Psychologin jetzt gleich noch ausführlicher redest. Ist das okay? Ja, aber ich würde lieber mit dir darüber reden. Ja, das haben wir jetzt auch schon gemacht. Es ist so schwer, jemandem zu sagen, der liebt, höre auf zu lieben. Das macht mir jetzt diese Situation so schwierig. Auf der anderen Seite muss ich dir das sagen, weil du in Teufels Küche gerätst, wenn ihr das weitermacht. Ich bin in einer ganz großen Zwickmühle, wie du selbst auch. Ich will jetzt moralisch nicht sagen, du bist ein perverses Mädchen oder ihr seid pervers. Das sage ich euch überhaupt nicht. Wie das denn? Nein, das seid ihr überhaupt nicht. Das seid ihr nicht. Wirklich nicht. Ihr liebt euch und das ist erstmal ein ganz ausschlaggebender Satz, wenn ihr beide das von tiefstem Herzen sagt. Aber unsere Moral in der Gesellschaft spricht dagegen, aber darauf könnte man ja noch pfeifen. Aber ihr steht auch halb eben im Gefängnis mit oder strafmäßig. Kann da was passieren. Sandra. Ja. Also wir rufen gleich nochmal bei uns an, ja? Weil mein Bruder, der macht das bestimmt. Genau, wir machen das jetzt so. Du legst jetzt auf und die Elke, so heißt die Psychologin, die ruft dich jetzt gleich zurück. Ja. Und dann können wir das mit dem Bruder auch nochmal gleich klären. Vielleicht nehmen wir ihn dann nochmal in die Sendung rein. Ja, ist gut. Ja? Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Sandra. Sabine, 36 Jahre, hallo. Hallo? Ja, Sabine. Ja, ich habe eigentlich also witzig ist das, nee, also wie man es nimmt. Die anderen haben sich da schon kaputt gelacht, die mich da vorhin angerufen hatte, war ein sehr netter Mann, vielen Dank nochmal, nette Leute. Also meine Geschichte ist, die ganze Geschichte passiert innerhalb von 3 Jahren. Ja. Und man lernt dann so kennen, man geht in die Kneipe und ist eigentlich ganz witzig und man lernt dann welche kennen und dann kommt die Frage, was machst du denn? Und dann kam dann jedes Mal Fußballer. So, und dann irgendwo, das kam dann irgendwann mit der Zeit komisch vor. Und dann habe ich dann wieder die Frage gestellt, ja, ich bin Fußballer. Mhm. Und irgendwann kam ich wieder mal dahinter, dass die alle von derselben Mannschaft waren. Und dazu kann man dann nur sagen, ja, bis 18 nicht gekommen, ne? Wie, hast du alle nur kennengelernt oder ging das darüber hinaus auch noch? Genau, ja, natürlich darüber hinaus. Natürlich. Also, ne? Ja. Also hast du mit allen eine Affäre gehabt, sagen wir so. Ja, ja. Ja, ja. Mit, mit fast einer ganzen Fußballmannschaft. Ja. Also wirklich. Also ich war schon eigentlich misstrauisch geworden, denn jedes Mal kam Fußballer, bloß ich hab die ja nicht ahnen können, die waren alle von der gleichen Mannschaft. Ja. Und ja, wie gesagt, bis 8 bin ich gekommen. Also, warum eigentlich nur bis 8? Ja, also ich weiß auch nicht. Also das kann ich mir. Und dann hat das auch noch nicht mal was gebracht, ne? Wie? Von alle Egoisten. So sind die Fußballer. Ja. Ne, oder? Ja. Wie lange? Ja, war das jetzt nur ein One-Night-Stand? Ja, das war nur einmal. Achso. Und dann, also. Also du kennst dich in Sachen Fußball gut aus, merke ich schon. Ja, naja. Reizt dich denn vielleicht jetzt nicht die Nummer 9 nochmal? Bitte? Reizt dich nicht die Nummer 9? Nein. Also das Thema Fußball, oder zumindest diese Mannschaft, ist... Ja, also ganz ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich Fußball im Fernsehen sehe, dann muss man grinsen, ne? Ja. Also. Jetzt keine Namen. Das waren acht Jungs. Welche Nummer war die beste? Die Nummer 1. Die Nummer 1. Schade, dass wir jetzt den Namen nicht wissen. Ja, also das möchte ich dann doch. Nein, das will ich auch gar nicht sagen. Und auch nicht, welche Stadt hier ist. Nein, ne? Natürlich nicht. Aber das ist ein schlechtes Bild von mir, ne? Genau. Und vielleicht für den Jungs auch. Ja, nee, also... Sabine, bist du solo im Moment? Ja, ich bin solo. Ich suche noch. Du suchst noch? Vielleicht solltest du mal auf eine andere Sportart ausweichen. Auf Handball oder sowas. Ja, meinst du, das würde was bringen? Die sollen auch ziemlich scharf im Bett sein, die Handballer, ja. Hab ich schon mal so gehört. Ja, ich habe keine Erfahrung damit, aber ich habe das schon mal so gehört. Ja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Gar nicht. Du kannst ja sagen, ich versuch's mal. Mal gucken, wo die sich so rumtreiben. Ich versuche das mal, ja. Nee, also mit dem Fußball da, jedes Mal, wenn man im Fernsehen im Fußball sieht, obwohl nichts gegen die Leute, ne? Aber da muss man, ich muss ja nicht jedes Mal lachen, ne? Ja, das kann ich gut verstehen. Sabine, toi, toi, toi. Ja. In Sachen Sex und Liebe. Das ist schon für noch klasse für deine Sendung da. Ich gucke die sehr gern. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Gisa, 17. Ja, hallo. Hallo Gisa. Ja, ich habe vor ein paar Tagen geguckt, deine Sendung, ne? Und da hat ein älterer Mann angerufen, der eine jüngere Freundin hat. Ja. So, und das ist auch mein Thema. Ich habe einen älteren Freund, der ist 25 Jahre älter als ich. Mhm. Und ich fand es einfach nur beschissen, weil das auch von der Gesellschaft immer so rüberkommt, dass das absolut nicht akzeptiert wird. Mhm. 25 ist ja 42. Ja, und ich bin 17. Du bist 17, ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Schon über ein Jahr. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wo? Ja, auf einem Konzert durch einen dummen Zufall. Also. Was für ein Konzert war das? Rockkonzert. Ein Rockkonzert. Also ihr habt beide den gleichen Musikgeschmack. Ja, nicht ganz, aber. Aber ihr wart beide zumindest da. Ja, ja. Gewesen. Ja. Und wie hat das dann so gefunkt? Erzähl das mal. Ja, wir haben uns unterhalten. Also ich wollte ihn eigentlich zusammenscheißen, weil meine Freundin kannte ihn schon vorher und meinte, das ist ein Arsch, dann bin ich da hingegangen, na du Arsch und so, ich war auch schon angetrunken. Achso, einfach so? Ja. Ah ja. Und dann... Charmant. dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also das hat ihn nicht abgeschreckt? Nee, also dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns über 2 Stunden draußen vor der Tür unterhalten und dann ging das so weiter. Also nach 2 Tagen haben wir uns dann nochmal getroffen. Mhm. Er meinte, sehen uns nicht mehr, aber meine Freundin meinte, wir passen super gut zusammen und so und hat das nochmal gemanagt. Ja. Ja, und jetzt? Und jetzt seid ihr richtig zusammen? Ja. Ihr seid ein richtiges Paar? Ja. Er ist, ich hoffe, nicht verheiratet und hat dich nur nebenher laufen oder so? Nee. Du bist, er ist dann auch solo und ist jetzt halt mit dir liiert. Ja. Ja. Weißt du, dieses Gespräch vor ein paar Tagen, vielleicht erinnern sich einige Leute auch daran, dass, du wirst das auch gemerkt haben, mir war da so unwohl bei, weil das hatte so eine pädophile, päderastische Ader irgendwie, das Ganze. Das hat mir missfallen, weil dieser Mann mit 14, als das Mädchen 14 war, das schon angebaggert hat. Also mir war das unangenehm. In diesem Fall, den du jetzt bei dir schilderst, ist das ja was ganz anderes. Da ist zwar ein sehr großer Altersunterschied, aber da würde ich jetzt auch sagen, wenn ihr beide miteinander klarkommt und das auf wirklich Gegenseitigkeit erwachsen und gewachsen ist, ist das ja nun völlig in Ordnung. Wenn auch ungewöhnlich. Ja. Nur ich fand das mal wieder tierisch typisch, dass da dann wieder kam so, ja bla, und er nutzt sie nur aus, weil er so alt ist und überhaupt. Mhm. Aber ich habe es ja gerade erklärt, woher das gekommen ist. Mhm. Normalerweise, wenn du mich vielleicht ein bisschen kennst, finde ich das völlig, völlig wurscht, wenn einer 20 ist und der andere 60 oder weiß ich was. Ja. Aber du hast jetzt, du erlebst auch unangenehme Reaktionen von außen? Ja, also so extrem nicht, weil wir bringen das nicht so rüber, weil also mein Freundeskreis weiß es, sein Freundeskreis weiß es, aber... Und so. ihr verkehrt dann auch in den jeweiligen Freundeskreisen und das wird dann auch akzeptiert? Ja. Also dein Freundeskreis, nehme ich mal an, ist so in deinem Alter ungefähr? Ja. Und die nehmen ihn auch an? Ja, auf jeden Fall. Das könnte da ja schon der Papa unter Umständen sein, ne? Ja, also, in dem Alter, ja. Ja, er ist auch mit ein paar Papas von meinen Bekannten befreundet, aber die meisten wissen davon dann nichts, ne? Was sagen deine Eltern dazu? Meine Eltern wissen das nicht, weil die sind ziemlich konservativ. Mhm. Und lebst du noch zu Hause? Ja. Dann ist es aber auch schwierig, ne? Das dann seit über einem Jahr dann zu verheimlichen? Naja, also ich habe denen noch keinen von meinen Freunden vorgestellt. Mhm. Also du kannst da nie einen Freund mit nach Hause nehmen? Doch, natürlich könnte ich. Also übernachten auch Kumpels bei mir und so. Mhm. Das ist alles klar, aber ich weiß nicht. Ich muss das nicht haben, dass die von meinem privatesten Privatleben was mitkriegen, sagen wir mal so. Kannst du für dich so sagen, was dich jetzt an diesem doch durchaus älteren Mann reizt? Hat das auch mit dem Alter zu tun, dass du ihn interessant findest, oder ist es wirklich einfach nur Zufall so? Ich finde ältere Männer schon interessanter, aber damit hat es nichts Großartiges zu tun. Also, warum findest du ihn interessanter? Ihn? Nee, warum findest du so ältere Männer interessanter? Weil sie ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben und sich mehr als über Klamotten und überhaupt alles unterhalten können auch. Entsteht da nicht so für dich manchmal der Eindruck, dass du eben doch in so eine Tochterrolle kommst, oder seid ihr wirklich beide völlig gleichberechtigt? Wir sind beide absolut gleichberechtigt. Mhm. Also du profitierst von seiner, ich sag mal, von seiner Lebenserfahrung. Was meinst du, wovon er bei dir profitiert? Er weiß es nicht genau, aber halt nicht, dass er irgendeine junge Frau ins Bett kriegt, sagen wir mal so. Das nicht, oder das doch? Das nicht. Ja. Also. Aber du hast schon das Gefühl, dass du ihm auch was geben kannst? Ja, auf jeden Fall. Und was für ihn dann auch wichtig ist hinterher? Ja. Mhm. Wie sehen eure Pläne aus? Habt ihr Pläne? Also, ich weiß nicht, also ich bin absolut nicht der Planmensch und ich möchte auch nicht sagen, hier, ich bin im Monat noch mit dir zusammen, weil ich möchte mir das halt offen halten. Ja. Vielleicht läuft mir jemand über den Weg, den ich so super toll finde überhaupt. Ja. Ich liebe ihn zwar, aber ich meine, vielleicht läuft mir, was weiß ich, nicht über den Weg. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung, auch mit 17 das so noch zu sehen. So nach dem Motto, genießt jetzt immer jeden Tag, den ihr zusammen habt. Und was kommt, das kommt halt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Lisa, schön, dass du angerufen hast. Ja. Euch viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Dir und deinem Freund. Ciao. Tschüss. Tschüss. Jennifer ist dran. Hallo, grüß dich, Domian. Heute rufen nur nette junge Damen an. Ja, ne? Merke ich gerade schon. Jennifer, 18 Jahre. Richtig. Also, ich rufe an wegen dem Tic-Tac-Toe-Skandal. Oh. und ich bin wirklich auf 180, was die Presse sich erlaubt, insgesamt. Also, du bist Diktator-Fan? Nein. Nein? Nicht. Also jetzt durch die Sache werden sie mir immer noch mehr sympathischer, weil ich... Also die Medien, die pauschen das so auf. Jetzt habe ich heute da wieder im Fernsehen gesehen, Tic-Tac-Toe, Lee, Pornofilm entdeckt und so. Und natürlich sieht man, kann man natürlich kein Gesicht erkennen. Mhm. Das ist natürlich wieder klar. Also wen greifst du an im Moment? Ich würde sagen mehr die Zeitung. Zeitung direkt, Medien, Fernsehen würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also quasi, was die aus dieser Geschichte machen. Ja, die pauschen das noch mehr auf. Und ich denke mir, die Lee, die hat genügend daran zu knabbern, dass sie sich der Welt sich offenbaren muss, ihre ganze Vergangenheit. Wer hat das Recht, ihr zu verbieten, was sie... Keiner kann ihr verbieten, was sie möchte. Nur ist ja eine ganze Menge hochgekommen durch diesen traurigen Vorfall, dass ihr Ehemann, ihr Frank, sich aufgehängt hat. Es ist hochgekommen, dass sie sich jünger gemacht hat, als sie eigentlich ist. Ja, das ist ja die Plattenfirma, aber das ist ja öfter so gewesen, genauso bei den Spice Girls und so weiter. Die Emma, die ist in Wirklichkeit über 20. Das, und da haben sie verzeihst, so, würdest du ihr auch verzeihen? Sicherlich, das ist doch... Wobei sie das ja mitgemacht hat. Also sie ist ja nicht gezwungen worden dazu. Ja, das ist schon richtig, aber das ist meistens so, dass die Plattenfirma die Leute jünger machen. Ja. Die Spice Girls und was, die sind so berühmt und auch jünger gemacht und keiner nimmt es den übel, warum so, auch. Dann ist rausgekommen, dass sie, wenn auch sehr kurz, aber als Prostituierte gearbeitet hat, dass sie in der Drogenszene drin war und so weiter. Was sagst du dazu? Ja, also Drogenszene, das ist zwar schlimm, aber sie ist ja rausgekommen und sie vermittelt ja den Jugendlichen jetzt. Mhm. Jetzt ist doch das, was zählt, dass sie sagt... Passt auf, ich bin durch die Scheiße gegangen, macht das nicht nach, geht da weg, ich weiß, wie das ist. Es gibt ja auch den aktuellen Song, dieses Warum, ne? Warum? Wo das thematisiert wird. Genau. Der Hauptvorwurf allerdings, der ihr gemacht wird, ist ja, dass sie, dass man sagt... sie wäre schuld, dass ihr Freund tot genau, ist. Dass sie quasi ihn in den Tod getrieben hat, nachdem sie berühmt wurde und Geld verdient hat und so weiter. Ja, also wie siehst du das? Also ich habe mir ja das Interview von ihr angeschaut, gleich wo es am ersten Tag rauskam. Und sie hatte ja gesagt, dass... der Frank sehr viele Probleme hatte, auch mit seiner Familie, und dass er da auf jeden Fall raus wollte. Mhm. Und ich denke mir, dass da auch ein ziemliches Stück Wahrheit dabei ist und dass sie da eben raus wollte. Nur allerdings, sie ist ja mal fremdgegangen und wurde ja schwanger und hat abgetrieben. Das ist natürlich nicht so prickelnd und dass er dadurch verletzt war und alles, das bestreite ich auch gar nicht, das ist sicherlich so. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, dass sie schuld ist, dass er sich umgebracht hat. Also bei dir hat die ganze Kampagne jetzt die Wirkung, dass die Band Tic-Tac-Toe, die dir vielleicht früher relativ egal war, dass die für dich interessanter geworden ist und du noch mehr Respekt vor den Künstlerinnen hast. Also das hört sich jetzt wieder so an, dass wir jetzt wieder so noch mehr Erfolg haben wie vorher. Ich möchte jetzt nicht, dass die noch berühmter werden, sondern dass die Leute sie verstehen können. Nicht, dass sie jetzt mehr Platten verkaufen, sondern dass sie verstehen, was da passiert ist. Ich habe diese ganze Sache auch mit sehr gemischten Gefühlen begleitet. Mhm. Ich finde auf der einen Seite auch völlig wurscht, wenn sie als Prostituierte gearbeitet hat. Mhm. Na und? Ausführungszeichen. Na und, genau. Mhm. Und wenn sie halt ein turbulentes Leben gehabt hat, soll mir das auch egal sein. Mhm. Und sie singt ja auch von solchen Extremen. Ja. Also wird sie dadurch auch wieder glaubwürdig. Mhm. Andererseits ist sie mir sehr unsympathisch. Ich habe sie in dem Interview gesehen. Sie heult ständig rum. Da drückt ein bisschen auf die Tränendrüse. Ja, ich habe beinahe den Verdacht im Moment, dass... Die Plattenfirma macht aber auch ein bisschen Druck, dass da ein bisschen... Aber die sind ja nicht nur Marionetten. Ich habe den Eindruck, dass das auch sehr gut ausgeschlachtet wird im Moment. Ja, muss. Ich denke mir, dass die Plattenfirma da ganzes Wert hier mit haben, weil die wollen ja auch ihr Geld weiter verdienen und alles. Aber ich meine ja jetzt insgesamt, dass die Lee damit, glaube ich, schon ziemliche Probleme hat und alles. Ich aber auch, die Plattenfirma, die muss natürlich jetzt da noch ein bisschen mitmischen, dass da wieder alles ins rechte Licht gerückt wird. Man hat ja so Gefühl zu Menschen, wenn man die auch im Fernsehen sieht. Also mir ist die einfach unsympathisch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die wirklich, als die dann Erfolg hatte, sich nicht sehr korrekt und fair diesem Jungen gegenüber verhalten hat. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. So wirkt sie, so guckt sie. Mhm. Sie guckt nicht echt und ehrlich für mich. Mhm. Aber das ist ein ganz, ganz subjektiver Eindruck. Also ich konnte sie am Anfang, also konnte ich die Gruppe ehrlich gesagt überhaupt nicht leiden. Mhm. Die waren mir irgendwie so aussässig und irgendwie so, ich weiß nicht, so, ich weiß alles besser. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie unsympathisch, aber jetzt durch dieses Interview, was ich erzählt habe, klar, ich habe mir bei manchen Dingen auch gedacht, ist das richtig oder auch nicht, aber... Dann habe ich gelesen, dass sie jetzt auch bei ihrer Tournee immer ein Ründchen weint. Ja, weint. Ne, genau, mein bester Freund, der war jetzt, wann war das, am vor ein paar Tagen war der auf einem Konzert in Melle. Mhm. Und bei Warum, da fängt sie natürlich wieder an zu flennen. Mhm. Und das nehme ich denen nicht ab. Wenn die auf Tournee sind und jeden Abend ihre Show abziehen und heult und so. Macht ihr Eindruck wieder bei denen? Natürlich, Fans, ja klar. Ne? Ja. Das geht dann ins Herzergreifen. Ne? Also mir geht es jetzt eigentlich nur darum zu sagen, dass ich möchte ja nicht die ganze Schuld zuschieben, sondern dass das nicht noch mehr aufgepauschelt, wie es ist. Mhm. Die Plattenfirma soll von mir aus weiterhin ihr Ding durchziehen, aber warum denn immer auf Kosten von denen, die da arbeiten müssen? Das war Jennifer zum Thema, großen Thema, Tic-Tac-Toe. Vielen Dank für deinen Anruf. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao. Der Uwe ist dran. Der erste Mann heute. Ja, grüß dich, Jürgen. Neben mir natürlich. Ja. 35. Jawohl, ich bin froh, dass ich mal auch mal zu Wort kommen kann. Ja, aber wie kommst du jetzt? Also zum Thema Tic-Tac-Toe vertrete ich volles Fund deine Meinung, gar kein Thema. Aber deswegen hast du nicht angerufen? Nein. So, es geht um ein privates Problem von mir, wo ich dringend einen Rat brauche. Und zwar geht es darum, dass meine Frau, beziehungsweise meine Maus, meine Freundin und ich ein sehr eigentlich gutes Verhältnis geführt haben. Es war unheimlich frisch, hat andere aufgebaut und mitgezogen. Wir waren also wirklich immer super gut drauf, es harmonierte total. Natürlich kamen Probleme rein und diese Probleme sind bewältigt worden oder auch nicht. Und vor 2 Jahren kam ein finanzielles Problem hinzu. Wir sind seit 3,5 Jahren zusammen, knapp 4 Jahre. Mhm. Und vor 2 Jahren kam von meiner Seite ein finanzielles Problem hinzu, deshalb ich sie nicht gefragt habe, mich zu heiraten. Das habe ich verstanden. Deshalb hast du? Deshalb habe ich sie nicht gefragt, mich nicht zu heiraten. Sagen, ich würde das nicht verantworten. Ja, ja, ja, ja. So, wir haben aber auch so ein Vertrauensverhältnis, dass ich sie jedes Jahr alleine in Wintersport schicke, weil ich da nicht mitfahren kann, weil ich dann im Winter meistens arbeiten muss. Mhm. Und es ging immer gut. So, und jetzt kam Freitag, also sprich eine Woche nachdem sie wiederkam, habe ich hier endlich einen Heiratsantrag gemacht, weil wir 2 eine neue Firma aufgebaut haben und ich dann unsere Zukunft gesehen habe. Die Firma ist jetzt seit 15 Monaten existent und die brummt, sage ich mal, ja. Mhm. So, und jetzt konnte ich das verantworten, sie zu fragen. Und siehe da, sie sagt nicht nein, sagt aber auch nicht ja, ist perplex. Mhm. Ups, dachte ich, ne? Schon ein schlechtes Zeichen. Ja, ich war total von der Socke. Ja. Gut, wir haben Probleme gehabt, die letzten 2 Jahre, beziehungsweise seit einem Jahr intensiver, aber wir haben uns massiv mit diesen Problemen auch auseinandergesetzt. Was steckt denn jetzt hinter diesem Jein? Oder ja, dieser Verhalten? Ja, das wusste ich bis dahin noch nicht. Ja. Ein ganz dummer Zufall, 4 Tage später, kroch ich in meinen alten Computerzeitschriften rum und da hat sie ein Buch quasi neben meinen Computerzeitschriften versteckt. So, das war ihr Tagebuch. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Mhm. So, wie es kommt, ich schlag das Ding auf und ich lese genau diese Seite. Ja, diese Seite Wintersport, sie ist fremdgegangen. Mhm. Bums, stand ich da. So, ich habe sie sofort damit konfrontiert, habe ihr erst die Chance gegeben, 3-mal die Wahrheit zu sagen, wo sie dann letztendlich sich daraus gewunden hatte und sich dazu geäußert hat. Oder beziehungsweise mich da im Regen hat stehen lassen. Und da habe ich ihm gesagt, Mädchen, weißt du was, ich weiß, was los ist. Mhm. So, jetzt End vom Lied ist dahingehend, die letzten 4 Tage, Diskussionen en masse. Ja. Ich bin nicht der Eifersuchtstyp, ja, der jetzt die riesen Szene macht. Vielleicht hätte ich es machen sollen, ich weiß es gar nicht. Ich habe ihr die Chance gegeben, oder ich habe gesagt, ich kann damit leben. Ich habe da kein Problem mit. Ist denn das jetzt ein einmaliges Fremdgehen gewesen? Oder gibt es einen zweiten Mann, das eine Affäre neben dir läuft? Nein. Es war, sie hat im Wintersport einmal mit einem Mann geschlafen. Zweimal, ja. Zweimal. Das heißt, die letzten 3 Tage, sie war eine Woche unten, die letzten 3 Tage hat sie einen Adonis kennengelernt. Mhm. Ja. Der ist der absolute Gegensatz zu mir, der ist Turner, Bodenturner, entsprechend auch vom Körper her. Wahrscheinlich Skilehrer auch, ne? Ja, fährt super Ski. Ja. Ist also, okay. Sie ist der sportliche Typ, ich durfte nicht mehr sportlich sein, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, wir sind irgendwann vor 10 Jahren. Ja, das ist jetzt 2-mal passiert, im Wintersport. Eben. Wie steht sie denn dazu? Sagt sie, dass ihr das leid tut? Ja klar, noch dazu, sie ja auch die Basis bei uns immer noch sieht, ja. Wir haben immer noch eine Chance. Das sagt sie denn zu dir in dem Zusammenhang, dass sie dich nach wie vor liebt? Ja. Ja, und du? Ja, gut, nicht liebt. Also sie ist so ehrlich zu sagen, sie kann dir jetzt nicht sagen, ich liebe dich, ja. Mhm. Und ich werde einen Teufel tun, zu sagen, ich liebe dich, um auf eine Antwort zu warten. Mhm. Es geht im Prinzip jetzt nur darum, dass wir uns wieder finden, dass wir eine Basis haben. Und du hast schon den Eindruck, dass da noch eine ganze Menge zwischen euch beiden ist. Ach klar, erstmal von meiner Seite aus ist volles Fund dahinter. Uwe, dann verzeih der Frau das. Ja, pass auf, der Hammer kommt da erst noch. Mhm. So, und zwar nächstes Wochenende. Ich muss dazu erzählen, ihre Schwester war mit da unten. Die waren eine Horde von 5 Frauen, mhm. ja. Mhm. Und ihre Schwester hat auch Probleme mit ihrem Freund. Mhm. So, und die beiden sind letztendlich dann parallel fremdgegangen. Ja, was ist jetzt nächstes Wochenende? Die treffen sich mit den beiden Schwestern. Aha. Wo? Also hier in Deutschland? Ja, auf halbem Wege, irgendwo auf der Höhe hinter Mannheim, weiß der Teufel wo. Oh ja, das ist natürlich so heftig. Ich werde jetzt mit diesem Problem konfrontiert. Mhm. Uwe, du musst das akzeptieren. Entweder fahre ich jetzt dahin und versuche meine Gefühle zu orientieren Richtung dem anderen oder grundsätzliche Gefühle, die sie zu mir hat oder nicht hat. Wo fährst du hin? Sie fährt dahin. Und ich muss das akzeptieren oder nicht, nach dem Motto. Was sagt sie denn, warum sie sich mit dem treffen will? Ja, weil da wo was geweckt worden ist. Oh. Das ist ja verständlich. Meine Güte, das ist ein Urlaubsflirt und der Typ ist vielleicht noch ganz gut im Bett, ich sag's halt einfach mal, ja. Mhm. Sieht gut aus, ist auch noch lieb dazu. Also wesentlich. Also du hast, glaube ich, nur die einzige Chance, die Frau im Moment nicht sehr zu bedrängen. Habe ich nicht. Ne? Ich schlafe seit mittlerweile 5 Tagen oben. Wir haben Gott sei Dank die Räumlichkeiten getrennt. Ja. Haben erstmal die Konsequenzen gezogen. Ja, quasi neu, um die Frau zu werben. Ja. Aber ich würde mich da auch nicht zu lange hinhalten lassen. Also das ist ja mein Problem. Also soll ich jetzt sagen, Mädchen, fahr dahin, werd deine Gefühle klar und am Montag, wenn du wiederkommst, dann sagst du mir ja oder nein? Oder soll ich vorher sagen, weißt du was, Mädchen, wenn du dahin fährst, ist vorher schon. Nein, würde ich nicht machen. Ich würde, lass sie fahren. Es war heftig und hart für dich. Ja, aber dann geht sie ja bewusst fremd. Die landet mit dem Typ wieder in der Kiste. Meinst du? Ja, das weiß ich. Ich habe dummerweise ihr Tagebuch gelesen. Und sie haben auch Kontakt, das heißt, sie geht jetzt während dieser 3 Wochen für mich geistig fremd, weil sie telefonisch in Kontakt haben. So, das ist eine Situation. Ich bin eigentlich ein Mann, der mit beiden Füßen im Leben steht, der alle Krisen, ich bin doch schon geschieden, gemeistert hat. Dann sag ihr doch, dass du es verstehen kannst, dass sie vielleicht nochmal sich mit dem treffen will. Aber dass du danach schon eine Entscheidung von ihr... Die fällt auf jeden Fall am Montag. Ja, dass das auf jeden Fall angesagt ist. Das ist schon hart genug für dich, dieses jetzt hinzunehmen. Ja. Auch eine sehr große Zumutung. Aber man sollte vielleicht auch nicht zu früh die Touren zuschmeißen, nachdem ihr nun doch eine ganze Menge auch aufgebaut habt und gemeinsam erlebt habt. Ja, aber Jürgen, ich bin sogar so weit, ich habe ihr gesagt, du kannst da runterfahren. Ich erlaube es dir. Aber versprich mir, dass du den Typ nicht anfasst, dass du nicht mit dem Typ ins Bett gehst. Gut. Wenn das eine ehrliche Beziehung ist, dann hat das eine Woche Zeit. Das ist mein Standpunkt. Und sie sagt, ich kann das nicht versprechen. Ja, okay, das kann ich auch schon verstehen. Lass sie fahren. Das ist die Hölle für dich, die paar Tage, während sie weg ist. Aber nächste Woche muss Tacheles geredet werden. Du kannst ihr nicht weiter jetzt die Pistole auf die Brust setzen. Wahrscheinlich machst du mehr kaputt, wenn du ihr jetzt sagst, ich will nicht, dass du da runterfährst. Das ist mir klar, da haben wir auch nie mehr gesprochen. Und du wirst lachen, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich ihr heute Abend per Briefform und das Kopfkissen gelegt. Also, dann wünsche ich dir ein gutes Durchkommen durch das Wochenende. Lenk dich ab, treff dich mit deinen Kumpels. Ich treffe mich mit dem Freund von der Schwester. Ja genau, man könnte euch ja ausweichen gegenseitig. Und nächste Woche muss dann was passieren, ne? Muss dann Klartext gesprochen werden. Lieber Uwe, alles Gute. Hallo, Jürgen, ich danke dir. Tschüss, ciao. 1.32 Uhr, 55 Sekunden, eine kleine Pause. Wir machen weiter. 0130, so erreicht ihr uns. 0130 2911, telefonisch kostenfrei und faxmäßig unter 0130 11 51 22. Freies Thema heute Nacht. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ich habe einen Fax bekommen von Thorsten aus Hessen, aus dem Hessenland, aus, ja, wie heißt das? Langenselbold. Hallo Jürgen, ich heiße Thorsten, ich bin 15 Jahre alt und ein sehr großer Fan deiner Sendung. Wann machst du eigentlich mal wieder eine Postecke? Jeden Abend warte ich darauf, mit der Hoffnung, dass mein Fax mal vorgelesen wird. Vielleicht klappt es ja heute. Lieber Thorsten, es hat geklappt und hier ist die Domian-Postecke für heute. Ein Brief aus Köln von Frau Schmitz, wie originell, von Frau Schmitz. Und die schreibt mir, ich habe oft Ihre Sendung verfolgt. Doch das habe ich in letzter Zeit aus Protest sehr reduziert. Den Grund dazu möchte ich offenlegen. Mich und auch viele meiner Bekannten stört ihre zeitweise sehr unschöne Ausdrucksweise, der sie sich bedienen. Zum Beispiel Schwanz. Und noch mehr von diesen ekelhaften Ausdrücken. Ohne ihre ferkelhafte Sprache hätten sie von mir ein gutes Lob und eine gute Note bekommen, Frau Schmitz aus Köln. Und wie das Schicksal so spielt, ein paar Tage später bekam ich ein Fax von Speak oder Spiek aus Rade vom Wald. Und der schreibt, hi Domian, ich will die Gelegenheit nutzen und dir mal zwei Alternativbezeichnungen für die menschlichen Geschlechtsteile nennen. Und zwar zum einen für den Mann Löllekirks und zum anderen für das weibliche Gegenstück Schlitzekirks. Löllekirks und Schlitzekirks. Frau Schmitz aus Köln, wie wär's mit Löllekirks? Könnten Sie mit Löllekirks leben? Klingt doch ganz interessant. So, ja. Ich habe vor ein paar Wochen ein Zitat von dem Literaturkritiker Reich Ranicki gebracht. Und zwar bezogen auf den seiner Auffassung nach extremen Unfug nun überall und immer die sprachlichen weiblichen Formen ranzuhängen. Also Fußgänger und Fußgängerinnen, Spinatkonsumenten und Spinatkonsumentinnen und so weiter. Dieses Zitat habe ich kopfnickend gebracht und das lautete, wenn die Frauenbewegung keine weiteren Probleme hat als das IN hinten, dann geht es ihr schon ausgesprochen gut. Daraufhin bekomme ich jetzt einen Brief, einen anonymen Brief von einer Frau und die schreibt mir, liebe Moderatorin Domian, wie gefällt dir diese Anrede? Frauen müssen leider ihr Leben lang damit verbringen, als Mann angesprochen zu werden. Ich bin eine Frau und habe ein Diplom als Psychologe. Ich weiß, nicht dein Problem und nicht das Problem von Reich Ranicki. Ich jedenfalls habe deine Sendung nach dieser frauenfeindlichen Entgleisung sofort abgeschaltet, wie hoffentlich viele bewusst lebende Frauen auch. Solche Äußerungen tun einfach so weh. Also dieser Brief ist mir nun wirklich sehr zu Herzen gegangen. Und da ich Frauen nicht leiden sehen kann, verspreche ich, um es wieder gut zu machen, quasi als Bußübung, liebe anonyme Briefschreiberin, die nächsten 5 Ausgaben von Emma zu lesen. Von vorne bis hinten. Emma. Versprochen, das werde ich machen. Dann hat mir ein Brief geschrieben, die Caroline. Hi Domian, ich heiße Caroline, bin 14 Jahre alt und ein begeisterter Anhängerin deiner Sendung. Ich schreibe, weil ich dir gerne meine Politik-Hausaufgabe zeigen wollte. Wir sollten uns eine Werbung für Bonbons, unsere Schule oder Schuhe ausdenken. Ich entschied mich für Schuhe und zeichnete eine Domina mit Peitsche, die auf einem Schuh steht. Darunter schrieb ich den zweideutigen Satz, und worauf stehst du? Dann fehlte nur noch ein origineller Name für den Schuh. Er sollte interessant klingen und dem Wort dominant ähneln. Was also lag näher, als diesen Schuh den Domian-Schuh zu nennen? Und die Caroline hat mir dieses Bild auch geschickt, da haben jetzt die Radiohörer nichts von, aber die Fernsehleute umso mehr. Ihr könnt das auch nicht sehen, hier ist die Domina. Unten drunter ist der Schuh. Und die Schrift. Und worauf stehst du? Und das Ganze ist der Domian-Schuh. PS-Note von Caroline. Wenn du diesen Brief vorlesen solltest, möchte ich auf diesem Wege alle Hackfleisch-Fans grüßen. Wir Insider nicken und wir wissen Bescheid. Und ein Brief noch aus Bayern. Aus Eichach von der Gertrud. Und die Gertrud beschäftigt sich in dem Brief mit meinem schönen weißen Hirsch hier im Hintergrund. Und schreibt mir, dass es wirklich ab und zu weiße Hirsche gibt, nämlich sogenannte Albino-Hirsche. Und der Brief endet damit, nun grüßt dich und dein Team auch, du Gummersbacher Hirsch-Fan, die bayerische Hirschkuh Gertrud recht herzlich. Und es gibt noch 2 PS-Fragen. Die erste Frage, hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister, leider. Und die zweite Frage, wer macht eigentlich deine Wäsche? Die Wäsche mache ich natürlich selbst. Ich bin ja auch Hausfrau und ich kann solche Sachen auch. Ich kann auch bügeln Und alles, was man da so tun muss, putzen und Fenster putzen. Fenster putzen finde ich ganz schlimm. Das war die Domian-Postecke und es geht jetzt weiter mit dem Kevin und der ist 18 Jahre alt. Hallo Kevin. Hi Domian. Kevin, dein Thema. Ja, du hattest vorhin mit meiner Schwester geredet. Ach, du bist der Bruder von Sandra. Ja. Der sich vorhin nicht so getraut hat, ans Telefon zu gehen. Ja. Weil ist ja auch ein schweres Thema. Ist ein sehr schweres Thema. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen für die Leute, die vielleicht jetzt zugeschaltet haben und gar nicht mit dabei waren. Du bist 18 Jahre alt, deine Schwester Sandra ist 15 Jahre alt. Ihr habt euch erst vor gut einem Jahr kennengelernt, ne? Ja. Und ihr seid Bruder und Schwester, wie gesagt, und habt euch aber jetzt ineinander verliebt. Und die Sandra hat es gerade so dargestellt, als wäre es wirklich die ganz große Liebe und bei ihr bestehen da überhaupt gar keine Zweifel, was das Gefühl angeht. Ne, so ist es korrekt wiedergegeben. Ja, so stimmt. Jetzt würde ich natürlich gerne von deiner Seite auch hören, du bist ja nur auch ein bisschen älter schon, wie sich dieses Gefühl bei dir entwickelt hat. Ja, wie soll man das beschreiben? Das ist wie die erste große Liebe. Mhm. Also das Flattern im Bauch, die ganzen Schmetterlinge. Allein wenn ich dir gegenüberstehe, die sieht so, wie soll man sagen, niedlich aus. Mhm. Also wie meine Traumfrau. Mhm. Deswegen. Und ich weiß, das ist auch nicht richtig, was wir machen. Aber ich sag mal so, ich gebe auch meine Eltern viel die Schuld. Weil die euch so lange auseinandergehalten haben. Ja. Wie kam das eigentlich? Ja, die hat mich geschieden, na, heißt geschieden, die vielmehr getrennt. Mhm. Und da waren wir ziemlich jung. Wir wussten eigentlich von uns beiden gar nichts. Was ist eigentlich? Ein bisschen doch? Nein. Das kann man so schwer sagen. Wir hatten mal eine Vermutung. Also ich hatte mal eine Vermutung. Mhm. Und weil ich hatte mal ein Bild gesehen. Mhm. Und er hätte aber gesagt, dass das meine Cousine wäre. Mhm. Ja, und dann hat sich das dann rausgestellt, dass das eben meine Schwester war. Mhm. Was gingen so für Gefühle in dir ab, als du sie dann zum ersten Mal gesehen hast? Ja, wie gesagt, das ist wie ob man seiner Traumfrau gegenübersteht. Und warst du in der Zeit damals solo, als ihr euch getroffen habt? Ja, war ich. Ich meine, ich hatte schon vorher Freundinnen und so, aber nun waren dir wahrscheinlich diese Bedenken auch schon damals am Anfang im Kopf. Dass es eben sich um die Schwester handelt. Du hast dich trotzdem darauf eingelassen. Erklär das mal, warum. Ja, ich wollte ihr ja nicht wehtun. Und für mich war das auch ziemlich schwer. Mhm. Aber du hättest doch dann sagen können, nein, es ist meine Schwester, Strich. Ich mach's nicht, ich halte mich zurück. Ja, das sagt sich so einfach. Mhm. Also, man seine Schwester so lange nicht gesehen hat und dann ist eben richtig, das hat geknallt und dann war Ende. Mhm. Irgendwie Blackout und eben ist verschossen, ne? Mhm. Nur ist die Sandra, das hörte man ja gerade auch ziemlich verzweifelt, ne? Sie flennt ja auch jedes Mal und ihr müsst ja dann diese Liebe auch ganz geheim praktizieren, ne? Ja. Es weiß niemand davon. Hat gar keiner was mitgekriegt. Mhm. Die ist ja auch ganz heimlich. Ich habe gerade die Sandra auch gefragt, zu wem sie den besseren Draht hat, zur Mutter oder zum Vater. Sagte sie zur Mutter, meinte aber gleichzeitig, wenn sie der Mutter das erzählen würde, wäre die Hölle los bei euch. Siehst du das genauso? Ja, unsere Eltern, die sind, auf einer Weise sind sie locker, aber in bestimmten Sachen sind sie ziemlich streng. Mhm. Und ich schätze mal auch, die würden uns sofort rausschmeißen. Mhm. Nun lebt ihr fatalerweise auch noch unter einem Dach miteinander, ne? Ja. Wo sind heute im Moment die Eltern? Die sind irgendwie auf der Feier. Mhm. Ja, ich bin erst später zurückgekommen und sie hatte gesagt, sie möchte das versuchen, hier anzurufen, mein Domian. Und du bist der Ältere und trägst entsprechend natürlich auch, ich würde auch schon sagen, die Hauptverantwortung. Ja. Auch was die Sexualität angeht. Sie hat ja gerade erzählt, dass ihr auch miteinander schlaft. Ja. Und du weißt, dass es schlimme Folgen haben kann, wenn ein Mädchen von dem Bruder schwanger wird. Ich weiß. Das weißt du, ne? Ja. Wie stellst du dir jetzt die weitere Zukunft vor? Wie soll das weitergehen? Ja, ich will langsam einen Schlussstrich ziehen. Das möchtest du? Ja, langsam. Ich will ihr auch ja nicht direkt wehtun. Mhm. Also du meinst, für dich kriegst du das hin, dass du etwas auf Distanz gehen kannst? Ja, will ich hoffen. Mhm. Das hört sich schon anders an als bei Sandra. Sandra hat vorhin gesagt, dass sie es überhaupt nicht kann. Du ja, und das ist dann vielleicht auch die Chance, dass ihr da rauskommt, ihr beiden. Wenn du von dir aus sagst, ich kann mir das vorstellen, aber dann musst du jetzt auch mit sehr großer Disziplin da rangehen, Kevin. Ich werde es versuchen, da dann Schlussstrich reinzuziehen. Und ich meine, ich werde sie auch so weiterleben. Dann werde ich versuchen, dann eben als Schwester, Schwesterliebe. Wie lange sieht das denn aus, dass du noch zu Hause wohnen wirst? Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr. Also schon doch eine ganze Weile dann. Ja. Ja, weil jetzt ist die Familie erst ja mal richtig zusammengekommen. Man will jetzt nur viel. Kriegen die Eltern, das ist doch eine richtige Dramatik, die bei euch da abgeht, kriegen die Eltern das nicht irgendwie ein bisschen mit? Haben die nicht mal gefragt, was ist irgendwas oder wie? Ja, wenn meine Schwester am Flennen war oder so, aber die lässt sich dann irgendwas einfallen. Ich meine, Eltern kann man schnell überlisten. Ich meine, das weiß jedes Kind. Kevin, du kannst dir vorstellen, also erstmal so ganz rein spekulativ, dass du von Sandra loskommst und dich auch wieder in eine andere Frau verlieben könntest. Ja. Das schon. Also bist du jetzt derjenige, der am Zug ist, ganz klar, ne? Wie bitte? Ich hab das auch. Du bist am Zug. Du musst handeln. Ja. Und wenn das jetzt auch noch so schmerzhaft ist, wenn du entscheidest für dich, dass du es am ehesten kannst und daraus willst, dann musst du klare Konsequenzen jetzt ziehen. Und einen Strich ziehen zwischen euch beiden auch, dass es wirklich nur eine rein platonische Sache ist. Die Sandra ist ganz verzweifelt, ich höre es im Hintergrund. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es bleibt ja nichts anderes über. Was sagt sie? Ich habe das jetzt kurz nicht verstanden, weil ich kann nicht gleichzeitig beiden zuhören. Ja. Deswegen. Aber ich werde jetzt Schlussstrich langsam ziehen und ich meine, wie verzweifelt, ne? Ja, aber du, mach dir klar, dass du der Ältere bist. Mach dir klar, dass du Verantwortung trägst. Und dass du das vielleicht auch mit deiner Erfahrung, die du nun doch dann schon 3 Jahre mehr hast als sie, dass du es vielleicht eher hinkriegst, die ganze Sache. Ja, ich kann nur sagen, ich werde es versuchen, ne? Ja. Ich hoffe, dass du es gerade mitbekommen hast, was ich auch gesagt habe, dass ihr auch angezeigt werden könnt, ne? Ich weiß. Das weißt du, ne? Aber man hat ja früher gesagt, man weiß nie, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, moralisch verurteile ich das nicht. Ja, ja. Jetzt springen mir wahrscheinlich alle Leute ins Gesicht oder sehr viele, aber das ist so. Aber es ist strafrechtlich eine Sache, ne? Ich weiß. Ich würde ja auch gerne hören, was die anderen Zuhörer davon halten. Aber ich meine, möchte sich bestimmt keiner dazu äußern. Ich habe schon in der Sendung Leute gehabt, die aufgrund der großen psychischen Belastungen, die daraus erwachsen sind, aufgrund des moralischen Drucks, sehr verzweifelt waren und die dringend davon abgeraten haben, das zu machen. Ich meine, meine Schwester hat ja jetzt gerade Telefonnummern aufgeschrieben, Sorgenstelle und so. Genau, sie hat ja mit unserer Psychologin gesprochen. Ja. Was war das? Die helfen würden. Ja, ihr müsst was versuchen. Ihr müsst was machen. Von alleine passiert das nichts. Ihr seid jetzt überwältigt von dem Gefühl. Wenn die Psychologin ihr die Telefonnummern gegeben hat, ruft da an und die Sandra soll mit den Leuten reden. Und du musst auch handeln, Kevin. Ich werde auch handeln. Geh einen Schritt zurück, geh immer schrittweise zurück. Ich glaube, es ist wahrscheinlich für euch beide besser und für die gesamte Situation. Ja. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Kevin. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Axel und der ist 29 Jahre alt. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja, sehr gut, Axel. Ja, und zwar rufe ich für Sandra und Kevin an. Ah ja. Ich habe eine ähnliche Geschichte in meiner Jugend gehabt mit meiner Schwester. Ich habe auch mit ihr geschlafen. Und ich wollte den beiden eigentlich nur viel Glück wünschen und dass sie mein Verständnis haben. Ja, wie hat sich das denn dann bei euch weiterentwickelt? Wir reden ganz normal wieder miteinander. Irgendwann schlief das ein, da hatte sie einen Freund, ich eine Freundin. War das denn auch so eine heftige Liebesbeziehung wie bei Sandra und Kevin? Nee, das war anders. Das war eher sexuell und Neugier. Aber ich verstehe das Problem sehr gut. Ne? Und hattet ihr damals auch so ein schlechtes Gewissen und habt euch sehr übel gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Also ich für meinen Teil kann das sagen, mit meiner Schwester konnte ich nicht darüber reden. Ich hatte mal einen Ansatz gemacht. Weil die fing dann fürchterlich an zu weinen und... Wie alt wart ihr da? Ich war 15 und sie war 17. Und seitdem haben wir da zusammen nicht gebraucht. Aber ich rede mit meiner Freundin drüber, mit Freunden. Und ach, das ist bis heute Tabuthema zwischen euch? Ja. Zwischen dir und deiner Schwester? Ja, das geht irgendwie nicht. Ja. Also ich weiß nicht, wie sie das verarbeitet hat. Ich von meinem Teil irgendwann gedacht, ich rede mit darüber, ich mache mich frei davon. Und meine Freundin weiß das und viele von meinen Freunden. Ich stoße auf sehr viel Verständnis. Also ich werde von meiner Umwelt nicht abgelehnt dafür. Und ich würde gerne mit dir, du bist ja nur einen ganzen Schlag älter jetzt als Kevin, über diese moralische Komponente reden. Wie bewertest du das denn? Nehmen wir mal an, dass wirklich eine ganz tiefe Liebe da ist, wie zwischen einem normalen, in Anführungszeichen, Pärchen, zwischen Geschwistern. In diesem Fall ist es ja noch was Besonderes, da die beiden sich erst vor kurzem kennengelernt haben. Denke ich auch. Wie wertest du das? Abgesehen jetzt mal von dem ganzen Rechtskram. Es ist heikel und ich kann mir vorstellen, wie beide sich fühlen, aber ich denke, wenn es Liebe ist, dann muss das in Ordnung sein. Mhm. Denke ich mir. Also egal, ob es Bruder, Schwester ist, das denke ich. Ne? Mhm. Damals warst du 15 Jahre und deine Schwester 17 Jahre. Hat sie dich verführt oder ist das auch so gemeinsam irgendwie entstanden? Gemeinsam. Das ging eigentlich ziemlich früh los. Da haben wir irgendwie Doktorspiele gemacht. Mhm. Und so mit 15 ging das dann mit dem richtigen Hack los, also dass wir zusammen geschlafen haben. Wie lange? Wie viele Jahre? Nee, das nicht Jahr. Ein halbes Jahr. Ja. Ging das. Und irgendwie habe ich versucht, immer auch rauszukommen, wenn das unangenehm war. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ich denke für Sandra und Kevin halt irgendwie, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind auf der Welt. Mhm. Das glaube ich allerdings auch, ja. Ja, was dieses Thema angeht, ja. Mehr Leute, als man denkt, ja. Denke ich. Ich weiß dann von anderen Geschwistern, dass sie einfach nur küssen oder sowas, aber dass viele Geschwister sexuelle Erfahrungen zusammen machen. Ja, auch. Ja. Und für ihr Problem wollte ich auch sagen, dass wenn sie jemanden in der Stadt, in ihrer Stadt finden, an den sie sich vertrauensvoll wenden können, dann denke ich, ist das gut, wenn sie darüber sprechen. Das denke ich auch, ja. Unbedingt, das ist ja wichtig, dass sie nicht alleine mit dem Problem ist. Ja, auf jeden Fall. Axel, danke für deinen Anruf. Ja, den beiden viel Glück und... Dir auch. Ja, dir auch, ne? Ciao, danke. Stefan? Ja, hi Domian. 37. Guten Abend. Ja, oder guten Morgen. Guten Morgen. Bevor ich zu meinem Thema komme, wollte ich eigentlich nochmal auf einen Anrufer zurückkommen, den du vor 2 Tagen hattest. Das ging da um den Kiosküberfall und der erpresst worden. Mhm. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ja, ja. Hast du die Geschichte für bare Münze genommen? Ja. Ja, also... Du nicht? Ja, ich fand das so unglaublich. Mhm. Ich war richtig baff und muss heute immer noch daran denken. Mhm. Und war also ganz erschüttert, was ein Leid für in der Welt existiert. Mhm. Ja. Und ich gehe zu 99,9% aus, dass das alles der Wahrheit so entsprach, was er gesagt hat. Ah ja. Kam das so rüber, so gut rüber, meinst du? Ja, mittlerweile kriegt man schon so ein Gefühl. Hier, ich habe jetzt fast 5000 Interviews gemacht. Mhm. Manchmal habe ich auch das Gefühl, na, ob das so stimmen könnte. Und ich bin nicht so ganz sicher, aber in dem Fall bin ich mir schon sicher. Okay, jetzt mal ein Thema. Genau. Potenzprobleme. Mhm. Ich habe seit Januar wieder eine Freundin. Ich hatte lange Zeit keine Freundin, so über 5 Jahre. Und wir waren vor 2 Wochen das erste Mal im Bett zusammen. Ich hatte zwar eine Erektion, aber als sie mir das Gummi überzog, war es aus. Lag's am Gummi? Hast du Probleme mit Kondomen? An sich nicht. Hm. An sich nicht. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt, dass das überhaupt nicht geklappt hat. Ich kenne sowas nicht. Hm. Und ich war richtig, ich weiß nicht, es war total scheiße. Ja, es ist auch nicht so eine schöne Situation da, ne, wenn man das erste Mal mit einer Frau da schläft und ja, das klappt ja dann nicht. Ich weiß auch nicht, ob das daran lag, dass ich jetzt seit langer Zeit keine feste Beziehung mehr hatte oder dass das jetzt erstmal so wieder anläuft und eine feste Beziehung wird. Wann hast du das letzte Mal, also vorher, vor diesem Reinfall, mit einer Frau geschlafen? Im November gewesen. Naja, also so lange ist das. War so mein One-Night. Ja. Aber, und du hast sonst nie Probleme mit Gummis gehabt? Nein. Das ging irgendwie einzubeziehen und das ja, war okay. Das ging relativ gut einzubeziehen. Ich hatte keine Probleme mit Gummis. Spontan gesagt, Stefan, würde ich mir da keine großen Sorgen machen. Das kann mal passieren. Ja. Nur ist ja seitdem auch eine ganze Menge Zeit vergangen. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Zu welcher Zeit meinst du jetzt? Von dem, dass es nicht geklappt hat, seitdem. Ja, nichts. Wir waren bisher nicht wieder im Bett. Mhm. Du hast Angst davor? Ja, ich weiß nicht, wie ich das steuern soll. Mhm. Was ich als nächstes machen soll. Mhm. Ne? Und, am besten gar nicht steuern. Ich glaube, alle rationalen, logischen Sachen, die man sich da vornimmt, die gehen eh in die Hose, besser gesagt daneben. Mhm. Hast du mit der Frau, habt ihr darüber geredet danach? sie hat die Situation sehr gut im Griff gehabt. Sie hat also wunderbar reagiert und sie hat mich im Arm genommen und hat gesagt, kann passieren. Ja. Und dann sind wir eingeschlafen. Und also da hat sie sehr gut reagiert. Das Einzige, was ich mir vielleicht erklären kann, ich habe bei der Frau noch keine Schmetterlinge im Bauch. Ne? Ach so. Ja. Vielleicht hängt es damit auch zusammen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber ich meine, ich bin jetzt, du weißt Gott, kein Fachmann in Sachen Sexualtherapie oder so, aber so aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen, dass das Wort Impotenz da wohl nicht angebracht ist. Dass da vielleicht unglückliche Zufälle sind, die da zusammengespielt haben. Und ich würde mir da auf keinen Fall den großen Kopf machen und mir Strategien überlegen. Sondern wenn die Frau klasse reagiert hat, ist das ja schon mal ein Positivum. Ja. Thematisiere es vielleicht nochmal bei ihr und lass dich ganz einfach locker auf irgendwelche erotischen Sachen ein bisschen streichen und weiß ich, dass es so allmählich kommt. Ich würde auch gar nicht jetzt gezielt mich mit ihr treffen und mir vornehmen, also heute Abend muss es jetzt aber klappen. Ne? Das geht dann, das klappt nicht. Ja, in anderer Beziehung hat sie auch schon mir gesagt, ich soll nicht so kopfbetont arbeiten, sondern mehr bauchmäßig heraus, aber... Ja, die Frau weiß schon, wo es angeht, höre ich dann. Lass dich so ein bisschen verwöhnen von ihr und dann klappt das vielleicht. Es sei denn, du bist dir unsicher, dass du gar nicht die große Liebe da empfindest für sie. Ne? Liebe muss wachsen, ne? Du vielleicht, ja. Wenn du das meinst, dann gib diesem Wachsen eine Chance. Ja, ja, also das ist in dem Sinne so, wir sehen uns auch nicht so oft, dass wir uns also mit jedem Tag mal ein bisschen näher kennenlernen. Und ich hoffe einfach, dass das einfach mit der Weise, wenn wir uns näher und besser kennenlernen, dass sich das eben steigert. Das denke ich auch. Und lass dich vorsichtig auf erotische Momente ein. Massage, Bäder und was man da für wunderbare Sachen machen kann. Ja. Mein Lieber, viel Spaß dabei. Okay. Tschüss, ciao. Wen haben wir denn hier? Hanna und Katrin. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Zwei junge Damen, 13 Jahre alt. Ja. Ihr beiden, ihr habt hier angerufen. Ja. Mit wem rede ich jetzt? Mit Hanna oder mit Katrin? Hä? Mit wem rede ich jetzt? Mit Hanna? Mit Katrin. Mit Katrin. Das ist aber Johanna. Johanna. Johanna. Johanna. Katrin, erzähl dein Thema. Ja, also wir haben ein ziemlich großes Problem mit unserer Mathelehrerin. Aha. Die ist am pädagogischen Stand ziemlich veraltet. Und wir haben schon ziemlich viele Anläufe bei unserem Schulleiter gestartet und das hilft einfach nichts. Was macht sie falsch? Hä? Was macht sie falsch? Ja, sie beschimpft uns und meint dann nachher, habe ich nie gesagt, oder schreibt einfach was Falsches an die Tafel, bemerkt es am nächsten Tag und sagt, erzählt das bloß nicht euren Eltern, das ist meine Lehrmethode. Das ist aber eine dubiose Lehrmethode, ne? Ja, das sind ziemlich dubiose Lehrmethoden. Für mich auch. Und ihr habt deshalb mit eurem Rektor schon gesprochen? Wir haben schon oft mit ihm gesprochen. Wir hatten auch schon zweimal Probeunterricht. Er hat jetzt beim letzten Probeunterricht glücklicherweise mal was gemerkt, weil der Probeunterricht muss vorangekündigt sein. Das heißt, sie kann sich alles genau vorschreiben. Und jetzt ist zum letzten Mal zum Glück was passiert. Sie hat einige Fehler gemacht, das ist auch bemerkt worden. Nur unterstützen tut uns da auch nicht. Katrin, gib mir mal die Johanna. Ja. Hallo? Johanna, hallo. Ich habe euer Problem jetzt schon mitbekommen. Ja? Die Katrin hat es mir ja geschildert. Wie ist es denn mit, gibt es einen Vertrauenslehrer an eurer Schule? Ja, schon, aber bis jetzt sind wir noch nicht zu dem hingegangen und ich glaube auch nicht, dass uns vor so einem Problem jetzt helfen kann, so. Warum nicht? Das ist doch ein ganz großes Problem. Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, er kann jetzt nicht schlecht zu unserer Lehrerin hingehen und ihr das erzählen, weil das hat unsere Klassenlehrerin auch schon versucht, zu ihr hinzugehen, mit ihr darüber zu reden. Dann ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, ja, über sowas könnt ihr auch mit mir reden und ihr müsst nicht eure Lehrerin damit anschauen. Aber das habt ihr ja schon gemacht. Habt ihr ja schon oft versucht zu reden, ne? Ja. Ja. Sind die anderen in der Klasse auch so unzufrieden? Ja, alle. Pass auf, jetzt ist unsere Zeit sehr knapp. Ich sag jetzt mal ganz schnell, was ich so spontan dazu denke. Redet doch mit eurem Vertrauenslehrer. Und redet auch nochmal mit eurer Klassenlehrerin. Ja. Wenn ihr so unglücklich mit der Frau seid und da so viel schief läuft, dann lasst nicht locker. Und redet auch nochmal mit dem Direktor. Ja. Damit da von vielen Seiten Druck ausgeübt wird. Weil ihr sollt ja ordentlich einen Unterricht haben. Vielleicht kommt dadurch nochmal was in die Gänge. Ja. Und wenn das alles nicht hilft, auch nochmal mit den Eltern reden. Ob man vielleicht über Elternversammlung oder sowas machen kann. Ja, klar. Also Gesamtangriff von allen Seiten. Verstehst? Mhm. Viel Glück euch beiden. Ja, danke. Tschüss, ciao. So. Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Annette Bastian, bei Roland Lohr, Katrin Heckmann, Marco Rössler, Mathilde Kohl und Elke Donaisky. Und unsere Themen nächste Woche, die heißen und lauten: in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf immer verbunden und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Karrieredruck, wenn man von anderen gedrängt wird, erfolgreich zu sein. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Es wird wettermäßig nicht so dolle, aber macht's euch schön und ich freue mich auf Montagnacht. Bis dahin, ciao.